Beraterin in der offenen Jugendarbeit, bereiten Jugendliche auf den Arbeitsmarkt vor. Sogar in der Behindertenhilfe geht es darum, Menschen in die Verwertungslogik zu integrieren. In den Werkstätten müssen sie für nicht viel mehr als 1 Euro die Stunde arbeiten. Reproduktive Arbeit wirft keine Gewinne ab. Und sie wird im Kapitalismus größtenteils schlecht oder unbezahlt von Frauen und weiblich gelesenen Personen übernommen. Wir sind es also, die die Grundlage für die kapitalistische Verwertung schaffen. Dafür werden wir doppelt ausgebeutet. Schlecht bezahlt in der Lohnarbeit und unbezahlt zu Hause. Die Unterdrückung von Frauen ist zentraler Bestandteil des Kapitalismus. Das nützt nicht nur den Männern, sondern davon profitieren vor allem auch KapitalistInnen. Es braucht die unzähligen Stunden von Gratisarbeit, die wir leisten. Und deswegen teilt dieses System uns die Rolle als fürsorgende Mutter und Ehefrau, liebende Partnerin und verständnisvolle Freundin zu. Dass die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen noch immer auf der Tagesordnung steht, fällt auch genau in diese Rollen. Denn wir sind eben auch dafür bestimmt, neue Arbeitskräfte für den kapitalistischen Markt zu gebären und zu leistungsfähigen BürgerInnen zu erziehen. Die Folgen von dieser Zuteilung? Wir haben miese Jobs, werden schlecht bezahlt, haben wenig Zeit für Bildung, müssen mit Armut, insbesondere Altersarmut, kämpfen und geraten in finanzielle Abhängigkeit unserer Partner. Dazu kommt Gewalt in allen Lebensbereichen, ganz besonders zu Hause. Feminismus hat in den letzten Jahren Aufwind bekommen. Überall geht es auf einmal um Frauenquoten und wir können in den großen Modeketten T-Shirts mit Feministen drauf kaufen. Solange Gleichberechtigung nichts kostet, befeuern auch Manager diese humanistischen Werte. Wertschätzung sind zwar richtig und wichtig, aber jede Reform ist ökonomisch für die Herrschenden ein Negativgeschäft und wird darum verlagert oder bei jeder Gelegenheit wieder zurückgenommen. Das haben wir deutlich gesehen während der Pandemie. Ein Rollback hat sich durch die Gesellschaft gezogen. Und auf einmal war ein Großteil der Frauen wieder zu Hause, hat die Kinder gehütet und für den Mann im Homeoffice gekocht. Auch wenn mittlerweile mehr Frauen in besseren Jobs und höheren Positionen sind, ist das für uns kein Grund zur Freude. Weil wenn nicht wir für Niedriglohne die Flure putzen müssen, sind es eben vor allem auch Migrantinnen, die man aufgrund ihrer Herkunft in die schlecht bezahlten Jobs drängen kann. Für uns ist klar, eine Außenministerin, Bundeskanzlerin oder Staatsanwältin bringt uns gar nichts. Unser Feminismus darf nicht auf dem Rücken anderer Frauen ausgetragen werden. Wir können nur frei sein, wenn alle lohnabhängigen Frauen inter-, non-binär-, trans- und agender frei sind. Deswegen haben wir in diesem Jahr den Begriff des feministischen Streiks wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Mit der Wahl der Kampfform des Streiks wollen wir den Bruch mit der neoliberalen Vereinnahmung des Feminismus vorantreiben. Nur wenn wir den Kern unserer Unterdrückung an der Wurzel packen, können wir in eine Zukunft ohne geschlechterspezifische Ausbeutung gehen. Natürlich, von einem wirklichen feministischen Streik sind wir noch weit entfernt. Aber in der Solidarisierung mit den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sehen wir den ersten Schritt dahin. Mit dem Streik sagen wir, wir machen in eurem Scheißsystem nicht mehr mit und wir legen unsere Arbeit nieder, denn mit lieben Worten wird sich nichts verändern. Auch der 8. März, Internationaler Frauenkampftag, steht in Tradition zum Streik. Seit mehr als 100 Jahren schließen sich Frauen inter-, non-binär-, trans- und agender auf der ganzen Welt zusammen und kämpfen gemeinsam gegen Patriarchat und Kapitalismus. Diese Ereignisse machen uns Mut und daran wollen wir anknüpfen. Denn dieses System vereinzelt und spaltet uns. Es will uns einreden, dass wir selber schuld sind, wenn wir am Ende des Monats allein, gestresst und ohne Geld dastehen. Das ist eine gemeine Lüge und darum organisieren wir uns feministisch und entdecken dadurch die Kraft, die wir entwickeln können, wenn wir uns gemeinsam auf der Straße, im Betrieb, beim Ausgehen oder zu Hause wehren. So entsteht feministische Gegenmacht, die Solidarität und Kollektivität anstelle von Konkurrenz und Spaltung stellt. Wir kämpfen für eine Zukunft, in der gesellschaftliche Reproduktion solidarisch und kollektiv nach den Bedürfnissen der Menschen und nicht im Interesse der Profitsteigerung organisiert wird. In der es keine Rolle mehr spielt, welches Geschlecht, Herkunft, Aussehen oder Alter eine Person hat. Und in der wir alle gemeinsam sicher und selbstbestimmt leben können. Und diesen Kampf führen wir nicht nur heute hier am 8. März, sondern den führen wir 365 Tage im Jahr. Gemeinsam mit allen lohnabhängigen Frauen, inter-, non-binär-, trans- und agender auf der ganzen Welt. Schwestern, schließt euch zusammen, egal was sie sich überlegen, um uns weiterhin in unsere Rollen zu zwängen und uns zu unterdrücken. Wir sind stärker und gemeinsam können wir dieses System aus den Angeln heben. Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben.